Einheit 4. Meine Familie, mein Beruf. 1. Sprechen Sie nach, bitte. Mein Mann. Meine Frau. Meine Kinder. Meine Tochter und mein Sohn. Meine Eltern. Mein Vater und meine Mutter. Meine Großeltern. Meine Oma und mein Opa.